frei. Du bist nicht ganz allein. Ich schau dich gleich zu Brei. Wir und wir doch zu sein. Du bist der Freund und Helfer, doch leider kannst du bloß nur nerven. Zockst den Leuten das Geld aus der Tasche, das ist eine einzige Masche. Mit Gummiknüppel und Tränengas auf die Leute, das macht Spaß. Keine Rücksicht, keine Gnade, dazu ist die Demo doch zu schade. Schwein, du bist nicht ganz allein. Ich hau dich gleich zu Brei. Wir und wir doch zu sein. Du bist der Hüter des Gesetzes. Dazu gibst du wirklich dein Bestes. Mit der Waffe in deiner Hand bringst du mich und meinen Verstand. Die Leute wollen nur in Ruhe leben, doch du musst ihnen an der Pelle kleben. Durch ihre Steuern wirst du bezahlt, doch Korruption ist ein richtiges Gehalt. Bullenschwein, du bist nicht ganz allein. Ich hau dich gleich zu frei, der ungekochte Seil. Nun ist es Zeit, dir was zu sagen. Es ist jetzt aus mit deinen Tagen. Denn wir hauen in den Magen und du stellst sie wieder dumme Fragen. Bullenschwein, du bist nicht ganz allein. Ich hau dich gleich zu frei, der ungekochte Seil.